Lange Zeit lagen wir ohne etwas Wichtiges zu hören. Die Jutes sprachen miteinander, aber nichts über den Zweck ihres jetzigen Rittes. Der Häuptling schwieg überhaupt, er schien wie aus Holz geschnitzt. Plötzlich war in der Ferne die Stimme eines Bergwolfes zu hören. Gleich darauf noch mehrere andere. Das gab dem Häuptling Veranlassung, sein Schweigen zu brechen. Hört das Bleichgesicht den Bergwolf? Im Tal des Bären sucht er nach den Knochen, die der graue Bär von seinem Mahl übrig ließ. Morgen Abend wird der Wolf deine Gebeine dort unten finden. Der Häuptling Schwarzer Hund ist selbst zu feige, sich in die Nähe der Grizzlies zu wagen und schickt deshalb seinen Gefangenen, den grauen Bären zu töten. Schweig! Dann kann der Jute Feigling sich mit dem Fell, den Krallen und den Zähnen des Bären schmücken und sagen, er selbst habe ihn erlegt. Uff! Hier sind mehr als 50 Krieger, die wissen würden, dass der Häuptling das Tier nicht getötet hat. Wie könnt ihr da so lügen, wie du es ihm zumutest? Der Feige ist es zu jeder Lüge fähig. Du willst den Häuptling beleidigen, damit er dich schnell töte. Das wird nicht geschehen. Warum schickt ihr mich in das Bärental? Warum geht ihr nicht selbst? Weil ihr alle feige Schakale seid. Schweig! Du hast bei der Beratung gehört, was über dich beschlossen wurde. Du hast zwei unserer besten Krieger getötet, die Vater und Sohn waren. Feiglinge waren sie, wie alle Jutes. Und? Sie überfielen mich von rückwärts und ich musste mich ihrer erwehren. Gegen eure Übermacht von 50 Feiglingen, die aus dem Hinterhalt auf mich eindrangen, konnte ich natürlich nicht aufkommen. Jeder rote Mann kennt die Bleichgesichter. Sie sind nicht wert, ehrlich bekämpft zu werden. Du bist auch ein Bleichgesicht. Doch vermute ich, dass du rotes Blut in den Adern hast. Aber das sind gerade die Schlimmsten. Wie kannst du sagen, dass... Kein Wort! Der Häuptling hat seine Rede noch nicht beendet. Es ist gerecht, dich für den Tod unserer beiden Krieger zu bestrafen. Wir sind milde gegen dich gewesen. Du hast zwei Möglichkeiten, dein Leben zu retten. Wir geben dich morgen früh, sobald es Tag ist, frei. Du bekommst dein Messer und dein Gewehr, damit du in das Tal der Bären hinabsteigen kannst. Entfliehen kannst du uns hier nicht. Zwei Tage geben wir dir Zeit, vier Bären zu erlegen und uns die Felle zu bringen. Wir erwarten dich also morgen Abend wieder hier und am nächsten Abend zum zweiten Male. Wenn du vier Felle bringst und nicht selbst von den Bären zerrissen wirst, so schenken wir dir das Leben. Das Leben? Aber nicht die Freiheit? Nein, die Freiheit bekommst du erst dann, wenn du mit uns reitest und eine unserer Töchter zur Squaw nimmst. Das werde ich nie tun. Ich habe es euch gesagt und Old Shoehand hält sein Wort. Wir vertrauen deinem Wort, soweit es die Bärenjagd und deine Rückkehr betrifft. Das andere wirst du dir noch überlegen, denke ich. Und wenn ich nicht zurückkomme? So bist du von den Bären getötet worden. Und unsere beiden Krieger sind gerecht. Wir werden nicht nach dir suchen. Es hätte wenig Sinn. Weil ihr euch selbst gar nicht ins Bärental hinunterwagt! Der Häuptling hört solche Worte nicht. Er hat gesprochen. Hau! Wir warteten noch eine ganze Weile. Es wurde dort am Feuer kein Wort mehr gesprochen. Winnetou und ich entfernten uns wieder geräuschlos, unsere Spuren sorgfältig hinter uns verwischend. Als wir außer Hörweite waren, richteten wir uns auf und Winnetou fragte in seiner bestimmten Art: Mein Bruder Charlie ist davon überzeugt, dass wir heute nichts mehr tun können? Leider ja. Die Überwältigung der Posten würde uns wohl gelingen, aber es sind noch zwei bei den Pferden. Wir werden also bis morgen früh warten und unseren Freund Shoehand unten im Bärental wiedersehen. Aber mit uns reiten wird er nicht. Nein, er hält unbedingt sein Wort, auch seinem Feind. Uff! Von einem Grizzly wissen wir, wo er sein Lager hat. Wir werden noch andere finden. Das ist ein kühner Gedanke, meines roten Bruders würdig. Wenn unser Bruder Earl Shorehand die Fälle bringt, dann kann er mit uns gehen. Er hat nicht versprochen, bei den Utes zu bleiben und sich dort eine Squaw zu nehmen. Wir können ihn befreien. Hau! Noch in der Nacht traten wir den Rückzug zum Bärental an, um am nächsten Morgen gleich an Ort und Stelle zu sein. Wir suchten uns einen Lagerplatz, nicht unter den Bäumen mitten im Tal, sondern unter freiem Himmel. Es lagen da große Felsbrocken so beisammen, dass sie einen von drei Seiten eingeschlossenen Platz bildeten, der Raum genug für uns und unsere Pferde bot. Wir setzten uns miteinander an die offene Seite des Felsens, unsere Gewehre schussbereit neben uns. Nach kurzer Unterhaltung legten wir uns zur Ruhe nieder, außer der notwendigen Wache. Über uns glänzten die Sterne. Die Nacht war so hell, dass man alles gut erkennen konnte. Nur selten wurde die Stille durch ein entferntes Geräusch unterbrochen. Ich konnte keinen rechten Schlaf mehr finden. Und das war gut, denn so konnte ich sehen, wie Winnetous Iltschi und Meinhard Tatitla unruhig die Köpfe hoben und die Luft durch die Nüstern einsogen. Und da hörte ich auch schon das bekannte fauchende Schnüffeln hinter den Felsen. Ein Bär. Im Nu hatte ich meinen Bärentöter in der Hand. Neben mir waren fast gleichzeitig Winnetou und Apanatschka erwacht. Lasst es mich kurz machen, liebe Freunde. Mit zwei Herztreffern aus meinem Bärentöter konnte ich den Bären zur Strecke bringen. Hierbei hatte das Tier keinen Laut, nicht einmal einen Atemzug hören lassen. Der graue Bär hat keine eigentliche Stimme, der Kampf mit ihm ist stumm. Doch gerade diese Lautlosigkeit macht die Sache so aufregend. Beim Donnergebrüll des Löwen schießt sich's besser. Mein Bruder Hammerdall, bleibe dem Bären noch fern. Der Grizzly hat ein zähes Leben. Es kehrt zuweilen für Augenblicke wieder. Ach, warum habt ihr mich nicht rechtzeitig geweckt, Mr. Shatterhand? Diesen herrlichen Vater Ephraim zu verschlafen. So ist es denn zu fassen. Reg dich nicht auf, Dicker, dann nimmst du den Nächsten. Das tue ich auch. Verlass dich drauf. Na, von Schlafen ist ja nun doch keine Rede mehr. Ich schlage vor, wir ziehen ihm gleich die Handschuhe und die Stiefel samt dem ganzen Fell vom Leibe. Meine Brüder mögen dürres Holz für ein Feuer heranholen. Die Bärin wird uns gutes Fleisch liefern. Die Bärin? Ich dachte, es wäre das Männchen, dessen Spur Winnetou aufgespürt hat. Nein, diese Squaw des Bären ist nicht so groß und schwer wie der Mann, aber immer noch etwa 7 Zentner. Den anderen? Uff, dort steht das Kind. Tatsächlich, das Baby von dieser Lady. Ich hole es! Halt, bleibt hier. Es hat immer noch die Größe eines mittleren Kalbes. Es ist gefährlich. Hallo, ich habe das Kind schon. Hilfe! Es hat mich auch! Alles spielte sich blitzschnell ab. Apanatschka flog, das Messer in der Hand hinüber und befreite den unvorsichtigen Dicken mit einem wohlgezielten Stich aus der Umklammerung des Bären. Hammerdall sah ziemlich mitgenommen aus, wenn er auch keine ernstliche Verletzung davongetragen hatte. Etwas später machte ich mich mit Winnetou auf, Old Shorehand talaufwärts entgegenzureiten. Den dunkelbraunen Hengst Matoschakos führten wir am Zügel mit.